Zum einen haben wir hier jetzt das Steineklopfen, womit sie die Steine eben auf die richtige Größe klein hauen. Jetzt sehen wir gerade ein Laufband, wo ein Kind die Steine sortiert. Und jetzt im Hintergrund kommt gerade der LKW, der die Steine dann eben abtransportiert. Museumspädagoge Marco Stenzel war entsetzt, als er eine Ausstellung über Kinderarbeit organisierte. Denn immer noch werden über 200 Millionen Minderjährige weltweit zur Kinderarbeit gezwungen. Rund 1,8 Millionen davon werden von der Sexindustrie ausgebeutet, konstatiert Rudi Taneden, Pressesprecher bei der Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen UNICEF. Das Motto dieses Welttages gegen Kinderarbeit in diesem Jahr richtet sich besonders an die Mädchen. Es geht darum, darauf aufmerksam zu machen, dass sehr viele Mädchen ausgebeutet und dabei, weil sie besonders wehrlos sind, auch oft noch sexuell bedrängt werden. Zum 10. Mal nun jährt sich die Unterzeichnung der Konvention über das Verbot der schlimmsten Formen von Kinderarbeit. Abgefasst wurde die Konvention von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, die seit 2002 alljährlich am 12. Juni an ausbeuterische Kinderarbeit erinnert. Ob Textilien, Spielzeug, Computer oder sogar Grabsteine. In vielen Produkten, die aus Asien, Afrika oder Lateinamerika importiert werden, steckt die Arbeitsleistung von Kindern, die für ihre Dienste ein paar Cent bekommen, dafür mitunter 6 Tage die Woche bis zu 14 Stunden arbeiten müssen. Auch für die kirchlichen Hilfswerke wie Caritas International ist es ein Skandal, dass gerade die Europäer noch zu wenig Druck und Kontrolle auf die Firmen ausübten, die solche Waren herstellten. Rudi Taneden von UNICEF. Kinderarbeit ist noch lange nicht überwunden. Die Diskussionen in den letzten Jahren haben aber gezeigt, dass zum Beispiel in der globalisierten Wirtschaft eine Sensibilität entstanden ist. Viele Firmen versuchen zumindest dem eigenen Bekunden nach, Kinderarbeit auch bei Zulieferern in der dritten Welt zurückzudrängen. Nicht immer gelingt das. Allerdings gibt es eben auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Hilfsorganisationen mit Firmen zusammenarbeiten, was UNICEF zum Beispiel tut. So werden in indischen Steinbrüchen Kinder ab 12 Jahren unter menschenverachtenden Umständen ausgebeutet, beklagt auch die Kinderkommission des Bundestages. Indien selbst exportiert große Mengen von Natursteinen nach Deutschland. Die ILO-Konvention hat Indien bislang nicht unterzeichnet. Die Gewinnspanne ist offenbar groß. So groß, dass die deutsche Menschenrechtsorganisation Xertifix, die sich für Grabsteine ohne Kinderarbeit stark macht, von mehreren deutschen Steinmetzimporteuren inzwischen verklagt wurde. Indes, häufig bleibt den Eltern gar nichts anderes übrig, als ihre Kinder arbeiten zu schicken, weiß auch Rudi Taneden. Zunächst einmal ist es klar, dass international durchgesetzt werden muss, dass jedes Kind eine gute Schulausbildung bekommen sollte. Das ist aber in vielen Ländern leider noch keine Realität. Deswegen sagen wir, das Wichtigste ist die Prävention, dafür zu sorgen, Kinder in die Schule zu bringen, sie in die Schule zu halten und auch dafür zu sorgen, dass in den Schulen etwas Vernünftiges gelernt wird.